Und damit herzlich willkommen zum Wrestling-Podcast. Wir haben heute den 28. März 2015. Es ist nur noch eine Nacht bis WrestleMania. Und das heißt gleichzeitig natürlich auch, dass heute Nacht die Hall of Fame live auf dem Network läuft. Dazu gibt es nicht so viele Neuigkeiten. Da kann ich direkt mal mit anfangen. Ich hatte in der letzten Sendung gesagt, dass Eva Marie nun die Hall of Fame dieses Jahr moderiert und hatte diese Entscheidung nicht nur in Frage gestellt, sondern habe mich auch gefragt, warum diese Entscheidung gefallen ist. Das wurde nun revidiert oder diese News war falsch, wie auch immer. Auf jeden Fall ist Jerry Lawler weiterhin der Moderator. Das ist schon mal eine erfreuliche Neuigkeit. Ansonsten, falls es Bedarf gibt, noch ein wenig vor der Hall of Fame über die verschiedenen neuen Eingänge zu hören. Dazu hatte ich vor einigen Tagen mal eine Sendung aufgenommen. Die ist dann im Archiv natürlich einfach wiederzufinden und da hatte ich ein bisschen über die Eingänge gesprochen und durch wen sie eingeführt werden etc. Da hat sich bis dahin jetzt auch noch nichts Neues geändert. Die Frage ist weiterhin, von wem wird Kevin Nash eingeführt? Es war halt zwischendurch von Mick Foley die Rede, das war aber wohl nur ein Scherz von ihm auf Twitter. Ansonsten würde Triple H Sinn machen, da der aber ja schon Arnold Schwarzenegger einführt, ist wohl Shawn Michaels der nächstmögliche. Ansonsten lässt sich dazu eigentlich nichts weiter sagen. Das heißt natürlich nicht, dass es hier nichts zu besprechen gibt, denn es war ja noch eine NXT zu besprechen. Leider nicht die Live-NXT, die nun aus der San Jose State University war letzte Nacht. Da lässt sich sagen, dass wohl eine recht gute Veranstaltung war, nichts Überragendes, aber insbesondere auch durch das sehr gute Publikum nochmal einiges besser geworden. Ich hatte da von Dave Meltzer, Brian Ivers gehört, es waren wohl so 4.500 Leute anwesend und es gibt ja immer bei diesen NXT-Veranstaltungen so die 100 Leute, die ganz vorne in den ersten Reihen sitzen und diese Hardcore-Fans, die dann immer voll dabei sind und mindestens 2.000 Leute von diesen 4.500 waren wohl sozusagen, fühlten sich wie diese erste Reihe Leute und es war wohl eine sehr gute Stimmung. Das gleiche kann man von der ROH-Veranstaltung sagen. Da hatte ich mich ja eigentlich darauf eingestellt, die heute zu gucken. Allerdings ist die Video-on-Demand-Funktion dann noch nicht erneuert worden auf der ROH-Website. Statt direkt nach der Veranstaltung, wie das eigentlich angekündigt war, ist die Veranstaltung bis jetzt nicht verfügbar. So ist das mit ROH. Da muss man sich auf die Internet-Pay-Per-View-Sachen nie so genau verlassen. Naja, vielleicht werde ich das ja in den nächsten Tagen mal sehen. Auch das soll eine recht gute Veranstaltung, wenn auch nicht überragend gewesen sein, mit einem guten Publikum. Auch da freue ich mich drauf. Ich hoffe demnächst mal. So, ja, die NXT-Veranstaltung, diesmal wieder aus der Full Sail University und nicht aus Columbus, Ohio. Trotzdem hier nur eine seltsame Produktion. Es wirkte nicht ganz stimmig alles. Immer noch der Ring. Ring war von der Lautstärke okay. Publikum war irgendwie ein bisschen leise. Die Kommentatoren waren teilweise zu leise. Naja. Und diese Veranstaltung, beziehungsweise diese Ausgabe, stand voll im Mittelpunkt dessen, dass man ziemlich viel gleichzeitig aufgenommen hat. Bei diesem Taping und in dieser Episode nur zwei Matches stattfanden und man irgendwie versucht hat, die restliche Zeit zu füllen. Es gab sehr viel Filmmaterial. Das beginnt direkt am Anfang mit einem Rückblick auf alle Matches letzter Woche. Und dann haben wir direkt den Opener. Das Women's Championship Match zwischen Alexa Bliss, die ja in Columbus, Ohio durch ein Countout sich dieses Match erringen konnte, gegen Sasha Banks, übrigens die Cousine von Snoop Dogg, das wollte ich vor ein paar Sendungen mal anmerken und hatte die ganze Zeit nicht dran gedacht. Es ist schon lustig, wie alle irgendwie miteinander verwandt sind. Überraschend gutes Wrestling hier von beiden, insbesondere bei Alexa Bliss hat mich das sehr überrascht. Hohes Tempo dieses Match. Viel Wrestling wird auf der Matte ausgeführt, also wirklich gutes technisches Wrestling. Es gibt da noch eine Ohrfeige von Alexa Bliss während des Matches. Wir sehen hier eine ernsthaftere Seite von Alexa Bliss, hat mir sehr gut gefallen und an einer Stelle des Matches gibt es dann den Move, der nennt sich Code Red, den hat Goldust in seinem letzten Run jetzt auch einige Male gezeigt, von Alexa Bliss, sah sehr gut ausgeführt aus, auch ein Move, den man eigentlich nicht wirklich oft sieht, der nicht einfach ist und der so sehr gut aussieht, wenn er richtig ausgeführt ist. Das hat mich auch positiv überrascht. Am Ende gibt es Banks Statement und den Tap-Out von Alexa Bliss. Sasha Banks ist weiterhin Championess. Gutes Match und Es wirkt so, als wäre diese Fehde in Anführungszeichen Alexa Bliss, Sasha Banks damit direkt wieder abgehakt und man hätte das nur gemacht, um dem Publikum in Columbus, Ohio so ein bisschen entgegenzukommen, da ja Alexa Bliss auch aus Columbus, Ohio kommt. So, Kevin Owens ist Backstage und meint, dass er viel gemeinsam mit Finn Balor hatte und Finn Balor hatte nur wegen seiner Malerei, also wegen der Körpermalerei, viel aufmerksam und er, weil er Sami Zayn bei dem letzten Special völlig zerstört hätte und er fordert auf Balor, doch heute den Dämonen mitzubringen und auch das wird dir nicht helfen, Finn Balor. Haben wir ein Video zur Owens-Balor-Fehde. Dann ist Emma Backstage mit Bailey und meint, I told you so, Bailey, du bist zu nett und so weiter. Und die NXT-Crowd wolle sie doch nur hinters Licht führen und Bailey meint, dass die NXT-Crowd ihr geholfen hätte. Darauf gibt es eine Ohrfeige von Emma. Also Emma, die deren Storyline in NXT ja jetzt ist, dass sie auch im WWE Main Roster zu nett war und deswegen wieder bei NXT gelandet ist und jetzt anscheinend bei NXT so ein bisschen als Heel unterwegs ist, wenngleich man sie im Ring nie sieht, sondern immer nur in kurzen Backstage-Segmenten. Tyler Breeze ist Backstage und sagt, dass er einen Title-Shot verlangt und Hideo Itami kommt dazu und fordert Breeze nächste Woche zu einem 2-out-of-3-Falls-Match heraus und Tyler Breeze nimmt das Ganze an. Soweit ich gehört hatte, das wurde natürlich schon alles getaped, war das Match, dieses 2-out-of-3-Falls, okay, aber nicht hervorragend. So, wir bekommen nochmal den Dana Brooke-Spot zu sehen. Die komplette Wrestler, dann sehen wir Finn Balor und Balor meinte zu Kevin Owens, dass er sein Gerede im Ring erledigen würde und heute wird er den Dämonen nicht brauchen. Dann kommt ein Finn Balor-Video, dann kommt ein Rückblick auf Alex Riley und Kevin Owens von letzter Woche. Ein Backstage-Segment, wo Blake und Murphy sich bei Carmella mit einem Schmuckgeschenk entschuldigen und Cass und Enzo Amore sind darüber natürlich nicht gerade erfreut. Und Blake und Murphy haben ganze Zeit vom Championship-Geld, Championship-Bonus geredet. Und ja, 30 Minuten haben wir noch von der Sendung und wir haben jetzt schon den Main-Event. Und zwar um den NXT-Title. Finn Balor, wie gesagt, ohne Farbe. Da hat man sich jetzt sehr schön rausgeredet, dass man diese Farbe auch nur bei Special-Events bringt. Gegen Kevin Owens. Sehr geringes Tempo am Anfang, insbesondere dadurch, dass Owens zu Beginn lange, lange dominiert. Viele Werbepausen mit Werbung zu WrestleMania und so weiter, was man ja eigentlich gar nicht machen müsste, denn es läuft ja auf dem WWE Network. Nichtsdestotrotz waren hier, glaube ich, 3 bis 4 Werbespots dazwischen. Immer eine kurze. Finn Balor kontert draußen dann diese Powerbomb von Kevin Owens kurz, aber Owens dominiert danach dennoch direkt weiter. Das Comeback von Finn Balor wird dann gestartet während der Werbepause. Das ist natürlich super. Insgesamt, das Match ist so ein bisschen zu ereignislos und etwas substanzlos und auch etwas langgezogen, um richtig gut zu sein, was nicht heißt, dass es nicht gut wäre. Es gibt nämlich auch einige wirklich gute Spots und die Story des Ganzen ist so ein bisschen, dass Finn Balor einfach nicht besiegt werden kann. Kevin Owens fertigt ihn ab und fertigt ihn ab und fertigt ihn ab, aber er kann einfach nicht gepinnt werden. Und Finn Balors Knie ist dann verletzt und Owens geht da weiter drauf. So dass Balor dann den Double Footstomp von der Ecke zeigt, sein Knie dabei aber so sehr verletzt und schmerzt, dass er nicht schnell genug Kevin Owens pinnen kann. Und Kevin Owens kann dann direkt die Pop-Up-Powerbomb zeigen zum Three Count, zum Pinfall. Als das Match begann, war noch 25 Minuten der Sendung da. Man kann sich also vorstellen, es war ein langes Match. Im Sinne, dass es ein Story-Match war, war es wirklich sehr gut durchgezogen. Rein wrestlerisch würde ich sagen, nur sehr okay, nur in Anführungszeichen, denn es war wirklich sehr okay, es war wirklich gut. Die Episode hat sich insgesamt recht lang angefühlt. Das liegt zum einen an diesen ganzen Einspielern, mit denen man irgendwie versucht hat, die Zeit zu füllen. Das liegt daran, dass der Main-Event recht lang war. Man muss aber auch sagen, im Main-Event, das war ein notwendiger Aufbau des Main-Events, denn man wurde am Ende dann auch wirklich belohnt. Dementsprechend, das hat sich gelungen. Das war kein herausragendes, fantastisches Match, aber dieser lange Aufbau hat sich dann am Ende hin schon gelohnt, denn man hat eine Story sehr gut rübergebracht. Ja, damit hat man dann diese Fehde wohl auch komplett im Fernsehen schon abgehakt. Also die Zeichen stehen wirklich stark, dass man Finn Bálor unter Umständen früher oder später nach oben ruft. Denn das Hauptkader, man ist ja der Meinung, man bezahlt ihn zu viel, als dass es rentabel wäre, ihn ganz halt bei NXT zu lassen. Also anscheinend geht man da jetzt alle Fäden schnell durch. Es sind auch weitere Fäden noch in Planung, die kommen auch noch. Aber dann möchte man ihn wohl wirklich möglichst schnell im WWE-Hauptroster haben. Ja, hatte ich mir vielleicht von diesem Match einen Ticken mehr erhofft, aber in Bezug darauf, dass man Kevin Owens jetzt weiterhin aufgebaut hat, war das, denke ich, ein gutes Match. So, dann hatten wir WrestleMania Today vom Freitag. Eine weitere sehr gute Ausgabe. Diesmal mit Renee Young, Byron Saxton und Corey Graves am Panel, im WrestleMania Access-Bereich. Die Sendung beginnt mit einem Video zur Streak des Undertakers, wie Brock Lesnar die Streak gebrochen hat, und dann schlussendlich geht es bis zu WrestleMania, bis zu Bray Wyatt. Das war möglicherweise auch das Video, was man bei WrestleMania zeigt, könnte ich mir vorstellen. Es war ein sehr gutes Video. Dann wird uns gezeigt, wie John Cena bei Jimmy Kimmel war und so ein bisschen sein Match mit Rusev und diese USA-Patriotie-Sache beworben hat. Hat er sehr gut gemacht. Und dann sind direkt die ersten Gäste am Panel, und zwar Tyson Kidd und Cesaro. Die haben ein neues T-Shirt, wo vorne Kidd und Cesaro draufsteht, oder Cesaro und Kidd. Und auf jeden Fall das Plus ist das rote Zeichen der österreichischen, der schweizerischen Flagge, Entschuldigung. Und auf der Rückseite steht 12.01.2015, also das Datum, an dem Kidd und Cesaro als Tag Team zusammengekommen sind. Ja, Kidd und Cesaro, insbesondere Cesaro, scherzen hier so ein bisschen über Kickstart, also dieses Getränk, was immer da auf dem Panel rumsteht, um das beworben wird. Und es geht so ein bisschen ums Essen. Und Torito sehen sie in diesem Match bei WrestleMania so ein bisschen als kleinen Bonus. Ein sehr lockeres Interview, es muss ungeskriptet gewesen sein. Es ist nicht viel bei rausgekommen, es war aber sehr sympathisch, es muss ungeskriptet gewesen sein, sowas schreibt niemand. Dann hatten wir wieder so ein Sit-Down-Interview. An dieser Stelle hat das nicht Booker T, sondern Byron Saxton unternommen, und zwar ein Sit-Down-Interview mit Roman Reigns. Das war das Interview, von dem wir Teile auch schon bei Raw gesehen hatten, diesmal aber in voller Länge hier. Und Roman meinte, dass NXT eine gute Plattform wäre, um halt besser zu werden, ein bisschen zu trainieren. Und in The Shield hätten sie wohl den Standard, den Level erhöhen wollen. Und The Rock hat ihn beim Royal Rumble wohl daran erinnert, dass er immer an seine Familie denken soll. Und er respektiert wohl auch die Meinung anderer, aber genauso müsse auch seine eigene Meinung respektiert werden. Und er könne Lesnar bei WrestleMania besiegen. Und ja, das wird er dann auch beweisen. Er wird bei WrestleMania beweisen, dass er könne und werde. I can and I will. Ja, ein schönes Segment auf jeden Fall. Gehört zu dem besseren Mikroarbeiten von Roman Reigns. Interessantes Detail jetzt am Panel: Man kann wohl in dieser Access-Halle die Ele Original Elimination Chamber begehen. Interessant. Dann hatten wir ein Video-Package zum Diven Tag Team Match bei WrestleMania. Das fand ich sehr gut gestaltet, denn da hatten wir Ausschnitte und Szenen aus 2006 von der Raw Diva Search Competition mit den Bella Twins, und Bella Twins kommentieren das Ganze so ein bisschen und meinen, dass es bei ihnen nicht nur um Aussehen gehe, sondern sie hätten auch Passion. Und ein sehr interessantes Interview. Sie meinten hier, dass die Diven, they may get 3 minutes on TV, aber man würde wohl, also die Diven würden wohl viel mehr trainieren, und es wäre schön, dass das bei Total Divas endlich mal zu sehen gewesen wäre. Sehr interessant, also schon fast so ein Kayfabe-Interview. Und sie meinten, dass AJ lange Zeit die einzige oder als einzige in der WWE eine, oder als einzige Diva in der WWE eine Stimme hatte, und uns, den Bella Twins, wurde keine gegeben, und daraus wäre wohl Hashtag Give Divas a Chance resultiert. Und die Bellas halten hier eine sehr gute Promo, muss man wirklich sagen. Und sie meinen, dass das Spotlight bei WrestleMania und auch nach WrestleMania auf ihnen liegen werde. Mir sehr gut gefallen. Also die Divenfehde oder die Frauenfehde bei dieser WrestleMania zählt wirklich zu den stärksten Frauenfehden in der WWE seit langer Zeit. Man baut das sehr gut auf. Dann bekommen wir eine WWE-Ausgabe von John Grudens QB Camp. Und Gruden wirft hier einen Blick auf die Teilnehmer der Battle Royale und stellt verschiedene Teilnehmer kurz vor. Ja, ich denke mal, das Beste, was man bei dieser Battle Royale machen kann, die man ja bisher nicht wirklich großartig beworben hat und ja, mittlerweile ist es jetzt auch zu spät dazu. Und was will man da jetzt auch wirklich noch groß machen? Wir sehen Kane am Panel in einem WWE-Hemd und er wirkte einfach, er musste, er sollte versuchen, in Storyline seine Rolle rüberzubringen als Big Red Monster, beziehungsweise Corporate Kane, also so ein bisschen die Heel-Rolle. Aber er wirkte in seinem Hemd einfach wie der netteste Mensch der Welt, wie der Schwiegersohn, den jede Mutter will. Und er meinte, dass in der Battle Royale die großen Männer, die großen Wrestler natürlich die Targets, die Zielscheiben werden und er müsste sich dann erstmal verteidigen. Und dann gibt es noch Szenen von dem Match zwischen Hideo Itami und Finn Bálor zu sehen, wo es darum ging, wer in die Battle Royale darf. Das wird ja Itami sein und Kane meint, dass viel Druck auf Hideo Itami lasten wird und der Gewinn der Battle Royale würde Prestige bringen und er meint, er hätte gerne seinerzeit mit Andre the Giant im Ring gestanden und jetzt ist es natürlich eine große Ehre, in so einer Battle Royale zu stehen, die nach Andre benannt wurde. Und dann redet er noch über Seth Rollins und Randy Orton und meint, dass es ein wichtiges Match für Seth Rollins sein wird. Sehr gut von Kane. Es sollte nicht so wirken, aber er war ein sehr sympathischer Mann, er hat stets ruhig gesprochen und gute Antworten gegeben. Dann bekommen wir ein Randy Orton-Video zu sehen, wo seine Karriere von klein auf nochmal gezeigt wird. Zusammen mit Seth Rollins, Zitat hier: There's always another future on the horizon. Kane meint nach dem Video dann noch, dass Seth sich bei WrestleMania um Randy Orton kümmern wird. Und zu Big Show meint er, dass Big Show eigentlich ein Problem ist, da Big Show in Bezug auf die Randy Orton-Situation zu unkritisch sei. Und ich glaube, da könnte sich so ein bisschen Streit anbahnen, der dann vielleicht auch an der Battle Royale ausgespielt wird, dass vielleicht nicht nur Mist durch Misto rausgeschmissen wird, sondern dass da zwischen Kane und Big Show auch noch einiges los ist. Ich hoffe, ich hatte das ja schon mal befürchtet vor einigen Wochen, dass die beiden vielleicht so die allerletzten im Match sein könnten und dann Sheamus noch eingeeilt kommt. Ich hoffe mal nicht, dass Kane und Big Show die beiden letzten sind. Wir sehen ein Video, wo die große Warrior-Statue bei WrestleMania Access gestern bei WrestleMania Access enthüllt wurde. Wirklich, ich glaube, fast eine lebensgroße Statue wurde enthüllt durch Triple H mit der Frau und den Töchtern vom Warrior im Ring und Dana Warrior hat sich dann auch bei den Fans, also den Warriors, bedankt. Sehr emotional und weil es natürlich nicht genug war, wurde danach auch nochmal das Video mit Warrior und Connor gezeigt. Natürlich wieder immer wieder emotional. Ich möchte mich übrigens entschuldigen. Ich habe im letzten Mal immer den Nachnamen von Connor falsch ausgesprochen und ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr genau, wie der jetzt richtig ausgesprochen wird. Ich werde mir das aber mal notieren, heute Nacht bei der Hall of Fame und dann werde ich den ab morgen hoffentlich richtig können. Ja, sehr emotional hier an dieser Stelle. Das wird sicherlich heute Nacht auch sehr emotional werden. Wir bekommen die Grafik von Rusev gegen John Cena von WrestleMania zu sehen. Immer noch ist Lana da drauf zu sehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gewisse Schlampigkeit ist von den Mitarbeitern oder ob das was zu bedeuten hat. Wir werden sehen. Es gibt ein weiteres Sit-Down-Interview mit Byron Saxton, was zuvor aufgenommen wurde, diesmal mit John Cena geführt. Und Cena meint, dass WrestleMania der größte Event der WWE sei und sei immer eine Ehre, dort auftreten zu dürfen. Und Rusev sei wirklich ein super Athlet und er, John Cena, hätte auch bei Fastlane wirklich verloren, aber Rusev würde es nicht wollen, auf ihn bei WrestleMania zu treffen und sein Privileg hier zu sein und er stellt mal klar, dass die Aktion, die er gegen Rusev gezeigt hat, alle patriotische Aktionen waren und er sagt, Rusev lebt hier, aber wenn es ihm hier nicht gefällt, dann soll er die USA doch wieder verlassen und dazu, dass er jetzt nicht im Main Event steht und in einem großen Titel sagt er, dass WrestleMania immer WrestleMania ist, egal an welcher Position man steht, jede Position bringt ihre WrestleMania-Momente heraus und der United States-Titel sei der erste Titel, den er jemals gehalten hatte und wenn alles richtig läuft, dann wird er als erster Rusev besiegen bei WrestleMania am Sonntag. Was ich mal sagen muss, was mir an dieser Stelle aufgefallen ist, es ist ja wirklich so, dass die US-Title der erste Titel war, den John Cena gehalten hat. Das war ja bei WrestleMania 20, als er direkt im Opener Big Show besiegt hat. Ich fände es fantastisch, das wird man auf keinen Fall machen, aber ich finde es echt cool, wenn man, ich glaube, ich nehme mal an, dass man das Intercontinental-Titel-Leiter-Match in den Opener packt. Aber an Betracht dessen, dass die 7 Matches, die auf der Hauptcard von WrestleMania stehen, praktisch alles große Matches sind, fände ich es cool, wenn man Cena gegen Rusev wieder in den Opener setzt und Cena schon wieder nach 11 Jahren den Titel, den er zum ersten Mal, den ersten Titel, den er bekommen hat, wieder im Opener einer WrestleMania erhält. Und wieder gegen so einen Giganten. Nicht Big Show, sondern diesmal Rusev. Fände ich cool, auch wenn ich mir natürlich wünsche, dass eigentlich Rusev gewinnt, aber das für sehr unwahrscheinlich halte, das fände ich eine coole Sache. In Anbetracht dessen, dass man mit Rusev so einen besonderen Entrance plant und diese besonderen Entrances aber in der Regel immer erst einen Ticken später kommen, gehe ich da mal nicht von aus. Interessant zu sehen sein, ob man mit Cena vielleicht auch irgendwas Besonderes macht beim Entrance, das macht man ja immer gerne. Und was man auch sagen muss nach diesem Promo-Segment hier, John Cena schafft es immer wieder, Matches wirklich groß aussehen zu lassen, ganz hervorragend. Dann bekommen wir ein Video zum Intercontinental Championship Match zu sehen. Beginnt bei den allerersten Champions, die Intercontinental IC Champions waren. Und gibt es auch einen Blick auf die frühen Intercontinental Championship Matches bei den frühen WrestleManias. Steamboat und Savage, HBK, Razor Ramon, Bret Hart gegen Kurt Hennig, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann die späteren Matches. Dann geht es über zu den Ladder und TLC und Money in the Bank Matches mit den Hardys, den Dudleys, Edge und Christian und so weiter. Ein schönes Video. Diesmal auch ernstes Video. Und dann ist Dolph Ziggler am Panel und meint, dass es endlich eine Story geben würde um den IC-Titel und die Leute das Match und den Titel endlich mal wieder interessieren würde. Er erwähnt sein Ladder-Match gegen Luke Harper und sagt, dass es in dem Match am Sonntag so viele Rivalitäten geben würde und erwähnt auch, dass er eigentlich mit Daniel Bryan die Show stehlen wollte. Daraufhin kommt dann erstmal ein Daniel Bryan Video Package und dann auch ein Interview mit Daniel Bryan, das aufgenommen war mit Michael Cole. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das in der Ausschnitt auch schon mal vorher bei Raw gesehen hatten. Daniel Bryan meint auf jeden Fall, dass der Intercontinental Title der einzige Titel ist, den er noch nicht gehalten hat und dieses Jahr bei WrestleMania soll endlich wieder über das Intercontinental-Titel-Match gesprochen werden, als der große Show-Stealer, wie es insbesondere bei WrestleMania 3 natürlich war, zwischen Steamboat und Savage als berühmtes Beispiel, natürlich auch bei vielen anderen WrestleManias danach noch, Hogan Warrior, Champion gegen Champion, wo der Intercontinental-Champion Ultimate Warrior gegen Hogan gesiegt hat und Daniel Bryan macht sich allerdings auch Sorgen um seinen Nacken, sagt dann aber auch, dass er das Match gewinnen wird und das sollte jeder von sich sagen, der in diesem Match steht und nach dem Match bei WrestleMania werden 70.000 Leute Yes chanten. Dolph Ziggler ist dann immer noch am Panel und meint, dass er eher eifersüchtig auf Daniel Bryan sei, weil Daniel Bryan hätte alles das getan, was er eigentlich tun wollte und verrät dann auch, dass Leiter-Matches immer so ein bisschen unheimlich sind, man sich aber an diesen Schmerzen das alles ein wenig gewöhnt nach einer Zeit und alle Teilnehmer in diesem Match wollen auf ein neues Level steigen. Mean Gene Okerlund unterbricht dieses Segment dann, der steht unten unter dem Panel, direkt an der Absperrung zum NXT-Ring, der ja immer im Hintergrund stand, also da, wo bei FanAccess dann immer Matches stattfinden und Mean Gene spricht dann noch ein bisschen mit Dolph über das IC-Match. Schönes Interview. Man merkt und sieht, insbesondere an den Händen, dass Mean Gene Okerlund älter wird. Aber er ist immer noch ein sehr lustiger und aufgeweckter Mensch, muss man wirklich sagen. Dann kommt Dusty Rhodes hinzu. Ich hatte das Gefühl, er ist ein bisschen dünner geworden, aber auch noch ein sehr aufgeweckter und lustiger Mensch und er meint, dass das Preis, der Preis, also der Intercontinental-Titel, das Risiko des Leiter-Matches wert sei und drückt natürlich seinen beiden Söhnen die Daumen. Stardust, der in dem Leiter-Match drin ist, und Goldust, der in der Battle Royale drin ist, die beide wohl nichts gewinnen dürften. Und er meint, dass Ding aufgrund seines hohen Alters vorbereitet sein müsse und Triple H wird, wenn er Sachen ernst nimmt, wohl ein sehr schwieriger und böser Mensch, auf den man vorbereitet sein muss, und WrestleMania sei anders als alles andere. Da gibt es ein Videopackage zu Triple H und Sting. Dusty Rhodes meint daraufhin, dass es First Time sei für Sting in der WWE und ab der Ringglocke müsse man bereit sein. Und das Publikum könnte am Sonntag an diesem Match der Atem genommen werden. Und bei WrestleMania gehe es wohl nicht so ums Geld, sondern um die Emotionen. Sobald man durch den Vorhang tritt, zählt nicht mehr das Geld, nicht mehr irgendwelche Hall of Fame-Ringe oder andere Dinge, dann geht es nur noch um die Emotionen. Ja, Dusty Rhodes war lustig hier, hat dann noch ein paar Geschichten erzählt. Erstmal kam Hall of Fame Video zu Randy Savage und Dusty Rhodes hat dann noch ein bisschen von Randy Savage erzählt und Renee meinte dann auch, dass es schön wäre, ob er nicht die ganze Zeit bleiben könnte, aber Dusty meinte dann auch, ich bin alter Mann, dann würde ich nur wieder anfangen, Geschichten zu erzählen. So, wir bekommen nochmal den Clip zu sehen von Brock Lesnar vom ESPN Sports Center und dann war er eigentlich Paul Heyman angekündigt für ein exklusives Interview, worauf ich mich auch schon gefreut hatte. Allerdings wurde dann von Renee verkündet, sie hätte einen Textnachricht bekommen von Paul Heyman, dass er nicht kommen könnte, weil er sich nicht mit Brian Sexton und Corey Graves abgeben könne. Schade. Ich weiß nicht, ob das so eingeplant war oder ob da wirklich was zwischengekommen ist. Auf jeden Fall gibt es da noch ein Video über die Streak vom Undertaker mit einigen Stimmen der Wrestler. Ja, insgesamt wieder eine sehr gut vorbereitete und sehr gut gefüllte Sendung. Ich weiß nicht, ob besser als gestern, aber definitiv nicht schlechter. Da hat man dieses Jahr wirklich eine große Arbeit mitgetan. Ich finde es wirklich schade, dass diese Sendungen nur auf dem Network laufen und praktisch niemand mehr durch diese Sendung dazu angeregt wird, jetzt das Network zu kaufen. Also sie sollten wirklich im freien TV empfangbar sein. Meinetwegen auf WWE.com auch direkt da sein, würde mich auch nicht stören. Das auf jeden Fall dazu. Und als Fazit muss ich sagen, diese 4 Stunden WrestleMania Today haben ja ganz klar das Ziel, einen noch stärker auf WrestleMania vorzubereiten und Freude zu erhöhen etc. Und wenn ich vorher noch überlegt hätte, ob ich mir aufgrund dieses katastrophalen Aufbaus WrestleMania kaufen sollte, das Network kaufen sollte, für diesen Zeitraum würde ich nach diesen 4 Stunden auf jeden Fall sagen, ja, dementsprechend Ziel erreicht. Ja, gibt es da noch große Neuigkeiten zu WrestleMania? Nein, eigentlich nicht. Die Neuigkeit ist, dass man, wenn man, ich glaube, auf der Ostseite des Stadions, das Levi's Stadium, sitzt, wohl Sonnenschutz mitnehmen sollte, denn die heiße kalifornische Sonne wird da wohl 5+ Stunden während WrestleMania voll draufknallen. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, die weitere Neuigkeit, es wird bei WrestleMania zu keinem Zeitpunkt dunkel werden. Über die komplette Länge, WrestleMania fängt an um 15 Uhr richtig, um 14 Uhr fängt Kickoff an und um 15 Uhr dann die ersten Matches, ja mittlerweile schon eine Stunde früher, um 20 Uhr ist das ganze Spektakel dann schon wieder rum. Das heißt, es wird zu keinem Zeitpunkt dunkel sein. Das heißt wiederum, man muss zum Beispiel den Undertaker Entrance, den Bray Wyatt Entrance mit den ganzen Lichtern im Publikum, wird alles im Hellen stattfinden. Was sicherlich auch einen besonderen Reiz hat. Ich erinnere mich an WrestleMania 24, da waren zumindest Teile der Show im Hellen und erst später zu den Main Events wurde es dann dunkel, was sicherlich auch eine ganz besondere Sache ist, weil da nochmal so die Main Events ganz, ganz natürlich hervorgehoben werden. Wird interessant. Ist natürlich schlecht für Entrances, die eher im Dunkeln gut wirken, wie Undertaker und Bray Wyatt insbesondere, Sting auch, und Pyro-Effekte kommen so nicht so rüber, Lichteffekte sowieso nicht, aber dann wird es halt eine schöne, helle WrestleMania. Ja, wie gesagt, wer interessiert dran ist, ein wenig über die neuen Eingänge der Hall of Fame zu hören, darüber hatte ich schon vor einigen Tagen ein News-Update aufgenommen, das kann gerne nochmal angehört werden, da hat sich jetzt noch nichts Neues zu ergeben oder verändert. Und dann werde ich mich morgen zurückmelden. Es gibt noch eine Smackdown zu gucken. Heute Nacht die 5 und mehr Stunden Hall of Fame. 4 Stunden Hall of Fame, so ist es zumindest angesetzt. Bei 8 Leuten, die eingeführt werden in die Hall of Fame, also mindestens 16 Leuten, die sprechen, plus Videopackages zwischendurch und, kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass man sich bei 4 Stunden halten wird. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche, ob man das zeitlich irgendwie setzen wird, dass jeder nur irgendwie so und so viel Zeit bekommt. Vor einigen Jahren hatte man das ja immer noch gemacht. Da hat man allerdings die Sendung auch immer noch, ich glaube, live im Fernsehen übertragen. Ich glaube nicht auf dem USA Network, sondern auf NBC oder so. Das muss man ja dieses Jahr nun nicht. Also mal sehen, wie lange es wird. Ob es 4 Stunden wird, ob es 6 Stunden wird. Ich erinnere mich immer gerne an an die dreistündige Rede von Ric Flair. In Anbetracht der Leute, die eingeführt werden, gehe ich da dieses Jahr nicht von aus, aber es kann alles passieren. Und da werde ich dann morgen auch noch einige Worte zu verlieren. Vielleicht bekomme ich auch irgendwann noch die ROH-Veranstaltung zu sehen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir uns dann auch morgen wiederhören mit der großen Vorschau zu WrestleMania, mit allen Matches und allem, was drum und dran passieren kann, inklusive Tippspiel und allem, was man sich vorstellen kann. Dann hoffe ich, wir hören uns morgen wieder. Das war's für heute. Bis morgen und für alle, die zugucken, viel Spaß bei der Hall of Fame.